Warum gibt es so viel Leid auf der Welt? All die verschiedenen Göttergeschichten, die sich die Menschen erzählten, konnten die Welt also nicht erklären. Und sie brachten auch keinen Frieden und verhinderten kein Leid. Einige kluge Menschen fanden deshalb, es würde nichts bringen, über Götter zu streiten. Es sei sinnlos. Was spielte es schon für eine Rolle, ob es viele Götter gab oder nur einen oder zwei oder gar keinen? Anstatt über Götter zu streiten, sollten die Menschen lieber herausfinden, wodurch all das Leid in der Welt verursacht wird und wie man es beenden kann. Einer, der so dachte, war ein junger Prinz namens Siddhartha. Er lebte in Indien, mehr als 1500 Jahre vor Mönke Kahns Karakorum-Konferenz. Obwohl er selbst in einem prächtigen Palast aufwuchs, beschäftigte ihn die Frage, warum es so viel Leid auf der Welt gab. Um mehr darüber zu erfahren, suchte er das Gespräch mit Menschen aus unterschiedlichsten Gegenden und Königreichen, ähnlich wie Mönke Kahn. Siddhartha fragte die Menschen nach dem Grund für ihren Kummer. Viele erzählten ihm, sie seien unglücklich, weil sie nicht genug Geld, nicht genug Land oder nicht genug zu essen hätten. »Wäre ich reich und berühmt«, hörte er immer wieder, »dann wäre ich restlos glücklich. Deshalb bete ich jeden Tag zu meinen Göttern, dass sie mich reich und berühmt machen.« Obwohl so viele Menschen das Gleiche sagten, klang es nicht richtig. Als Prinz, der in einem Palast lebte, kannte Siddhartha die wohlhabendsten, berühmtesten und mächtigsten Menschen seiner Zeit. Regelmäßig traf er reiche Kaufleute, hohe Priester und sogar Könige. Aber glücklich wirkten sie auf ihn nicht, obwohl sie Geld, Land und Essen im Überfluss hatten. Einige dieser superreichen Leute mit ihren großen Häusern, ihren prall gefüllten Speisekammern, den Gold- und Silberschätzen und den vielen eifrigen Dienerinnen und Sklaven schienen neidisch zu sein auf Menschen, die noch reicher waren. Oder sie hatten Angst, dass Diebe ihr Gold stehlen oder dass Schädlinge ihre Ernte vernichten könnten. Und noch mehr fürchteten sie, der König könnte ihnen ihr Land und ihr Geld wegnehmen. Die Könige, die Siddhartha kannte, herrschten über große Reiche und hatten Zehntausende von Soldaten unter ihrem Kommando. Und trotzdem waren sie nicht glücklich. Sie waren eifersüchtig auf Könige mit noch größeren Reichen und noch größeren Heeren. Sie hatten Angst, dass ein anderer König ihr Reich einnehmen könnte. Und noch mehr fürchteten sie, dass einer ihrer eigenen Soldaten sie ermordete und sich selbst zum König machte. Und dann waren da noch die Priester. Siddhartha begegnete Priestern, die behaupteten, alles über die Welt zu wissen, welche Götter herrschten, was diese Götter wollten und wie man zu ihnen beten musste, um Hilfe zu bekommen. »Wenn du zum richtigen Gott betest und das erlaubte Essen isst und an den vorgeschriebenen Tagen fastest, dann wird Gott dir helfen und du wirst glücklich sein«, sagten die Priester. Doch auch sie wirkten nicht immer glücklich. Sie wurden wütend, wenn andere Priester ihnen widersprachen und andere Geschichten erzählten. Sie fürchteten, die Könige könnten auf die anderen Priester hören. Aber noch mehr fürchteten sie, sie selbst könnten sich vielleicht geirrt haben und gar nicht alles über die Welt wissen. Siddhartha stellte fest, dass der Neid, die Angst und die Wut, die den Reichen, den Königen und den Priestern das Leben schwer machten, überall auf der Welt gleich waren. Überall gab es neidische Wohlhabende, ängstliche Könige und wütende Priester. Es spielte keine Rolle, wo sie lebten, welche Sprache sie sprachen oder an welche Götter sie glaubten. Und noch etwas stellte Siddhartha fest, etwas sehr Merkwürdiges. Dass es nämlich oft gar nicht Fremde aus fernen Ländern sind, die uns unglücklich machen, sondern die Menschen, die wir am meisten lieben. Unsere Eltern machen uns unglücklich, wenn sie uns anschreien oder bestrafen. Unsere Geschwister, wenn sie Streit suchen oder uns Sachen wegnehmen. Unsere Freundinnen und Freunde, wenn sie sich über uns lustig machen oder nicht mehr mit uns befreundet sein wollen. Und umgekehrt machen auch wir sie unglücklich. »Komisch«, dachte Siddhartha, »warum tun sich Menschen, die sich eigentlich lieben, gegenseitig weh?« Niemand schien eine Antwort auf seine Frage zu haben, und niemand schien zu wissen, wie man all das Leiden beenden könnte. Also beschloss Siddhartha, den Dingen selber auf den Grund zu gehen. Und was er dabei herausfand, veränderte die Welt. Die Menschen begannen, ihn Buddha zu nennen, was so viel heißt wie »der, der den Weg aus dem Leiden kennt«. Heutzutage sprechen Millionen von Menschen über Buddha und glauben an das, was er herausgefunden hat. Und auch im Jahr 1254 war Buddhas Geschichte bereits bis nach Karakorum vorgedrungen.